Kundgabe 4757. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.10.1949. Körper, Seele und Geist. Erklärung. Unbegreiflich ist es den Menschen, in welchem Verhältnis Körper, Seele und Geist zueinander stehen. Und darum ist auch das Wirken des Geistes ihnen schwer zu erklären. Es steht der Geist im Gegensatz zum Körper, während die Seele zwischen beiden steht, also gewissermaßen für Körper oder Geist sich entscheiden muss, sich niemals aber beiden zuwenden kann. Die Seele ist bei Beginn der Verkörperung als Mensch gänzlich dem Körper zugetan. Sie hat also das Bestreben, dem Körper alle Wünsche zu erfüllen, das heißt, denken, fühlen und wollen. Die Seele des Menschen ist nur auf den Körper eingestellt, der als selbst noch Materie sich mit der Materie auch zusammenzuschließen sucht. Also wird der Mensch Verlangen haben nach materiellen Gütern, weil diese der Inbegriff dessen sind, was dem Körper behagt. Der Geist kommt also so gut wie nicht zur Geltung. Die Seele hört nicht darauf, was der Geist von ihr verlangt. Er kann sich nicht durchsetzen, weil der Körper noch das Übergewicht hat und die Seele voll und ganz mit Beschlag belegt, also ihr Sinnen und Trachten beherrscht. Es kann aber die Seele auch die Wertlosigkeit irdischer Dinge erkennen. Sie kann des Körpers Begehren als unwichtig ansehen. Sie kann mehr verlangen vom Erdenleben als nur materielle Güter. Dann kommt der Geist zum Recht. Er äußert sich nun der Seele gegenüber und wird von ihr angehört. Es beginnt die Seele eine andere Richtung einzuschlagen. Sie verlangt nun nicht mehr für den Körper, sondern strebt geistige Güter an. Sie lässt sich belehren, das heißt, sie nimmt widerspruchslos an, was ihr der Geist vermittelt. Ja, sie fühlt sich beglückt und beachtet stets weniger ihren Körper oder sucht auch ihn, dem geneigt zu machen, was der Geist von der Seele verlangt, die irdische Materie aufzugeben, um geistige Güter einzutauschen. Nun hat der Geist gesiegt über den Körper. Beide, Geist und Körper, suchen die Seele für sich zu gewinnen. Und so wie es dem Geist gelingt, die Wünsche des Körpers zu verdrängen, ist er Sieger. Was aber ist unter Geist zu verstehen? Es ist der Geist, das Göttliche im Menschen. Es ist das, was den Menschen als Gottesgeschöpf kennzeichnet. Es ist der Geist, das Band, das den Menschen mit dem Vatergeist von Ewigkeit verbindet. Es ist das Bewusstsein im Menschen, mit dem Vater von Ewigkeit auf ewig verbunden zu sein. So wie er in Aktion tritt, erkennt sich der Mensch erst als Geschöpf Gottes. Zuvor ist er sich nur als Lebewesen bewusst, das dem Leben alles abgewinnen möchte, was dieses bietet. Erkennt sich der Mensch aber, dann ist ihm die Welt nichts mehr. Dann sucht er höhere Güter. Dann sind seine Gedanken dem geistigen Reich zugewandt. Dann sucht er in Verbindung zu treten mit dem, der ihm das Leben gab. Dann ist sein Denken richtig und sein Wollen und Handeln dem göttlichen Willen entsprechend. Dann wirket also der Geist aus Gott im Menschen, dem sich nun die Seele überlässet, dass er sie leite und belehre, auf dass Körper, Seele und Geist nun eins werden und den Zusammenschluss suchen mit Gott, weil der Geist im Menschen unablässig dränget zum Vatergeist, mit dem er untrennbar verbunden ist und bleibt bis in alle Ewigkeit. Amen.